im WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. Jo, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. 7 Minuten ungefähr sind wir unter uns hier im Radio bei 1 Live und dann kommt das WDR Fernsehen dazu. Freie Themennacht, ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Nacht heißt Silke und Silke ist 48 Jahre alt. Guten Morgen, Silke. Guten Morgen. Hallo. Was ist dein Thema, Silke? Mein Thema ist meine Tochter. Meine Tochter kippt unbewusst seit November 2011. Kippt einfach um und ist bewusstlos. Kommt wieder zu sich, muss das alles erstmal registrieren und erholt sich schleppend. Erholt sich dann einigermaßen, ist fit und kippt wieder. Wie lange ist sie bewusstlos? Das begann mit ca. 15 Minuten. Sie ist heute wieder gekippt und war 45 Minuten bewusstlos. 45 Minuten? Ja. Und das geht seit 2011? Ja. Wie oft kommt das vor? 2011 hat es angefangen, dann ist sie behandelt worden, war im Krankenhaus, dann war sie in der Schmerztherapie, das war völlig daneben. Dann haben wir sie da rausgeholt, dann haben wir sie langsam aufgepäppelt und sie war im Sommer letzten Jahres fit. Hat das Schuljahr wiederholt, neu begonnen und seit November letzten Jahres kippt sie in einem Rhythmus von 4 Wochen. Circa. Wie alt ist sie? 16. 16. Was hat sie wegen dieser Geschichte in einer Schmerztherapie verloren? Das ist uns damals angeboten worden, weil sie nach dem ersten Mal kippen, die Sehkraft war nicht da. Sie hatte Rückenschmerzen ohne Ende und da wurde uns die Schmerztherapie empfohlen. Da war sie 3 Wochen in der Schmerztherapie, aber sehr, sehr unglücklich. Also da hat man ja nicht nach den Ursachen des Bewusstloswerdens gesucht, nein. Nein. Was habt ihr denn bisher medizinisch sonst noch unternommen? Medizinisch ist sie total abgecheckt worden. Es ist körperlich, soll alles in Ordnung sein, wissen wir aber erst seit diesem Jahr. Neurologisch alles abgetastet, abgeklärt. Neurologisch ist sie immer gekommen, wenn sie gestürzt ist, weil die Augen zuckten und man das als Krampf gesehen hat. Ja. Heute sieht man das nicht mehr als Krampf, heute sieht man das als Begleiterscheinung der Bewusstlosigkeit. Mhm. Und irgendwann ist man auf die Psychosomatik gestoßen, weil wirklich alles andere in Ordnung war. Sie hat selbst im Januar nach einem Sturz bekam sie Tabletten, mit dem Ziel, sie sollte Vorzeichen erkennen, damit sie nicht direkt kippt und bewusstlos ist, sondern vielleicht noch die Möglichkeit hat, sich zu setzen, zu legen oder sonst irgendwas. Mhm. Die brachten aber gar nichts, sie stürzte trotzdem und sie kippte trotzdem. Und im Juni diesen Jahres hat sie sogar noch ein Gerät ans Herz eingepflanzt bekommen, was aufzeichnet, was passiert, wenn sie stürzt. Mhm. Nachdem ist das alles aufschlussreich? Andere abgecheckt war. Ist das aufschlussreich, was man da aufzeichnet? Nein, überhaupt nicht. Man zeichnet nur auf, dass der Puls von jetzt auf gleich in die Höhe schießt bis zum geht nicht mehr. Von normalem Pulsstand bis in dem Moment, wo es passiert, ein Puls von 180, 190 ist dann aufgezeichnet. Mhm. Aber der Kardiologe wiederum wertet das aus, dass das in diesem Moment des Sturzes so hoch geht und nicht den Moment davor. Also ist sie hauptsächlich in kardiologischer Behandlung? Neurologisch war hauptsächlich die erste Zeit, kardiologisch war dann. Und jetzt ist sie seit Juni in der Psychosomatik, weil man nichts anderes feststellen konnte. Ja. Aber es ist alles das gleiche Spiel. Sie kippt, sie ist dann völlig bewegungsunfähig. Das ist auch in der Klinik passiert? In der Klinik, jetzt ist heute das 4. Mal. Aha, ja. Und wir bleiben in dem Rhythmus, es bleibt alles gleich. Sie kippt, sie kann sich nicht bewegen, sie sitzt dann zum Teil im Rollstuhl, eigentlich seit April ständig nach dem Kippen. Dann dauert das 1,5 bis 2 Wochen, dann kann sie sich einigermaßen bewegen, dann erholt sie sich und ist fit. Und wenn sie fit ist, kippt sie wieder. Das ist ja sehr beängstigend. Vor allen Dingen, wenn ja jetzt so viel schon gemacht habt und ob es sich hier so angeht und niemand findet eine Ursache, aber es hat eine Ursache. Irgendeine Ursache hat es. Und in der Klinik der Psychosomatik sagte man uns, es sei eine seltene Art einer Bewegungsstörung. Aha, und was macht man dagegen? Das ist eben der Punkt, wo wir nicht weiterkommen, weil keine Erfahrungen da sind. Also gibt es das nicht sehr oft? Wohl nicht. Eine seltene Art der Bewegungsstörung, ja. Ja. Eine sehr seltene Art, vermutlich. Gut, die Psychologen, wo wir waren, die fanden sie psychopathologisch, nennt man das dann, unauffällig. Da mussten, diesen Weg dahin mussten wir erst mal finden. Und jetzt steht halt diese Bewegungsstörung, aber es ist nicht richtig sicher, wie kriegen wir sie weg. Was ganz, ganz wichtig ist, denn die Stürze sind natürlich immer einmal mit dieser Bewegungseinschränkung und zum anderen auch mit schlimmen Hämatomen, mit schlimmen Verletzungen verbunden. Das glaube ich, das glaube ich. Sie hat natürlich keinerlei Erinnerung, wenn ihr das passiert ist? Nein. Nein, natürlich nicht. Im April war es so schlimm, da ist sie in der Schule 15 Steinstufen runtergestürzt mit dem Kopf voran. Im Jahre 2011, als das anfing, ja, ist in diesem Jahr oder in der vielleicht in der Zeit davor irgendetwas Besonderes passiert in Ihrem Leben? Nein. Nein. Nein. Das ist jetzt also in der Klinik, wo sie jetzt ist, für Psychosomatik etliche Mal abgeklärt. Die Ärztin dort geht sogar davon aus, dass das zurückzuführen ist auf irgendetwas in der Grundschulzeit. Also wirklich länger her. Nur sagte sie auch, dass wir wahrscheinlich den Grund wirklich erforscht nie kriegen. Was natürlich auch eine Aussage ist, die einem Angst macht, weil man sich ja nicht darauf einrichten möchte, dass deine Tochter das ganze Leben unter dieser Erkrankung leidet. Das wäre dann ja gar kein Leben. Das geht für mich. Also Silke, da wird dir natürlich meine Psychologin auch nicht weiterhelfen können, wenn ihr in so guter Betreuung seid. Das Einzige, was ich machen kann und die Möglichkeit habe ich, dass ich meine Zuhörer frage, ob vielleicht irgendjemand etwas Ähnliches schon mal erlebt hat oder selbst erkrankt war. Das wäre meine Bitte. Ja, und derjenige möge sich dann bitte an uns wenden und wir stellen den Kontakt dann zu dir her. Das ist das Einzige, was ich dir anbieten kann. Dass irgendjemand damit Bescheid weiß oder das schon mal hatte oder Infos dazu hat, an wen ich mich weiterwenden kann. Genau. Genau das machen wir. Wir haben es jetzt gesagt. Also wenn jemand sich angesprochen fühlt, bitte an uns wenden und wir reichen es dann an dich weiter, Silke. Das wäre super. Ich drücke die Daumen, dass wir ein paar Zuschriften zumindest bekommen. Vielen, vielen Dank. Dir und vor allen Dingen deiner Tochter alles Gute von Herzen. Dankeschön. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, ich sehe hier gerade auf meinem Bildschirm der Vorspann. Im Fernsehen läuft und das heißt, in einigen wenigen Sekunden kann ich auch die Fernsehzuschauer begrüßen. So, ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind im Fernsehen ein bisschen später und bitten das zu entschuldigen, haben hier im Radio bei 1 Live schon angefangen, aber jetzt sind wir alle zusammen und können weitermachen mit der freien Themennacht heute. Ihr könnt anrufen unter 0800 220 5050. Oder mailt uns domian@wdr.de. Weiter geht es mit Bodo. Hallo Bodo. Hallo. Ich muss mal meine Regie fragen. Ja, ich glaube, dass ich die Person hier nicht sehe auf meinem Bildschirm. Hören? Ja. Hallo. Ja. Mit wem spreche ich? Ich bin Bodo. Bodo. 46. Sehr gut. Bodo, schön, dass du da bist. Um was geht es bei dir? Am 22. August hat sich meine Ex-Lebensgefährtin, muss ich ja sagen, von mir überraschenderweise getrennt. Und ich muss sagen, ich komme da nicht mit zurecht, weil ich ihn nicht verstehe. Ich muss dabei sagen, vor 10 Monaten, ich muss die Kurzfassung machen, sonst wird die Sendung den Rahmen sprengen. Ja. Vor 10 Monaten wollte sie sich schon mal trennen, im Dezember. Wie lange wart ihr denn vorher zusammen gewesen? 5 Jahre, 2 Monate. Ah ja, das ist lang. Internetliebe. Ja, okay. Also es fing durchs Internet an? Ich habe sie durch Internet, haben uns kennengelernt. Genau. Dating-Café. Ja. Von der Internetliebe, da ging grad was. Habt ihr dann hinterher zusammen gewohnt auch? Wir haben zweimal geschrieben. Internetcafé, da haben wir direkt telefoniert, 8 Stunden, haben 2 Tage später getroffen und boing, war das Thema durch. Ja. Also bei beiden. Also durch, in dem Sinne, wir gehören zusammen. Richtig. Ja, okay. Ich bin auch relativ schnell zu ihr gezogen, nach circa 6 Wochen. Mhm. So, jetzt erzähl mal, was passiert ist. Ja, im Dezember war da lag da ein Brief bei mir am Bett, dass sie Liebe verblichen ist. Ich gebe das nur kurz weiter. Mhm. Ja, und dass sie sich trennen will und dass ich ausziehen sollte. Mhm. Ich muss sagen, ich habe damals eine kleine Wohnung gehabt, 40 Quadratmeter. Mit allem war zwar nichts Berauschendes, aber ich hatte alles. Ich habe Fernseher, ich hab Bett, alles gehabt. Mhm. Ich habe alles aufgegeben. Und im Dezember war ich erstmal geschockt, als die Trennung kam. Mhm. Und das ging nach 3-4 Tagen, langes Hin und Her. Ich habe einen Brief zurückgeschrieben, nochmal abzukürzen. Die Frau liebe ich noch immer. Ich habe auch gesagt, dass das mein Leben ist. Das ist meine erste richtige Freundin. Aber nach dieser Dezember-Geschichte seid ihr dann wieder zusammengekommen? Jetzt, ja, da habe ich noch im Dezember gesagt, nachdem ich ihr den Brief geschrieben habe, meine Gefühle zu ihr geäußert habe, ja, kam sie zu mir. Ja. Ich saß in der Computerecke und sie hat den Brief gelesen, hat mich im Arm genommen und hat gesagt, dass sie mich auch noch liebt und so starke Gefühle für mich hat. Okay, dann fand man also wieder zusammen. Für mich war das so. Mhm. Aber ich muss jetzt feststellen, jetzt sind 8 Monate vergangen, habe ich ihr, dass sie mir 8 Monate, damit komme ich nicht klar, was vorgespielt hat. Jetzt kann man an Menschen 8 Monate Liebe vorgaukeln. Ich habe nichts gemerkt, dass das nicht so ist. Bist du sicher, dass sie es dir vorgegaukelt hat? Ich habe ihr darauf angesprochen. Ja, und sie hat gesagt, ich habe es dir vorgegaukelt, oder wie? Keine Antwort gegeben, da wusste ich, dass ich recht hatte. Mhm. Am 22. August hat sie dich nun endgültig verlassen. Mit welchem? Ja, das Problem ist, kann da kurz machen, die hat ein eigenes Haus. Ich wohne bei ihr noch, ich bin auch geduldet, bis ich eine Wohnung habe. Problem bei mir jetzt ist, ich habe keine Arbeit, ich habe keine Möbel und ich habe keine Wohnung. Ohne Arbeit kriege ich keine Wohnung und so weiter, ist ein Rattenschwanz. Achso, du bist jetzt in dem Haus von ihr noch? Ja, richtig. Aber meine Frage war, mit welcher jetzt endgültigen Begründung sie gesagt hat, jetzt ist wirklich Schluss. Ja, die liebt mich nicht mehr. Das ist definitiv. Ja, endgültig und das habe ich auch, ich merke, das ist endgültig. Hat sie 9 schon wieder? Kommt noch dabei, ja, hinterm Rücken ist das angefangen. Ach so. Arbeitskollege auch noch dabei, aber da wäre wohl nicht der ausschlaggebende Punkt. So, jetzt wohnst du da im Haus von deiner Ex, die dich nicht mehr liebt. Richtig. Du bist quasi nur noch geduldet an dem Haus, bis du was Neues gefunden hast. Richtig, so sehe ich das. Die hat einen neuen Freund, der geht vielleicht auch schon ein und aus in dem Haus? Nee, das macht sie nicht, hat sie mir gesagt. Ja. Die wartet, bis ich ausgezogen bin. Wie ist das denn in dem Haus? Hast du einen ganz getrennten Bereich für dich? Oder seid ihr in wirklich? Ich bin im Schlafzimmer und sie ist oben im Gästezimmer. Ah ja. Also man läuft sich schon ständig über den Flur. Das ist, ich sag mal so, für mich ist das unerträglich eigentlich. Das glaube ich auch. Damit super aus, so gut wie es geht. Aber ich habe ja auch gesagt, wenn ich einen Job hätte, Geld, ich wäre sofort weg gewesen. Ich kann nirgendwo hin. Das weiß ich ja. Vorhin habe ich gefragt, ich kann da nicht mit einziehen, haben keinen Platz oder wollen nicht. Sagen wir mal so. Natürlich. Vielleicht kann nirgendwo hin. Also die Situation ist natürlich wirklich bedrückend. Das ist schon schlimm genug, wenn man verlassen wird und wenn man gesagt bekommt, ich liebe dich nicht mehr. Und wenn man ich habe ja gestern noch mal gesagt, oder bin ich nach oben, ich sage, Agnes, was hast du dir dabei eigentlich gedacht? Weil Agnes heißt die. Mhm. Ich sage, wie konntest du mir in den gesamten 7 Monaten Liebe nur vorgaukeln? Also du hast mich so verletzt, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Du hast meine Liebe, meine Treue und mein Vertrauen zu dir für mich missbraucht. Ja, wie? Wie konntest du das machen? Wie erklärt sie das? Ich habe dir das im Dezember angeboten, unter Tränen. Mhm. Wenn du mich nicht mehr liebst, dann gehe ich. Mhm. Dann muss ich gehen. Das bringt mir nichts. Was sagt sie denn dazu? Ja, nichts. Sie möchte darüber nicht diskutieren und da komme ich nicht. Verstehe ich nicht. Also Bodo, es tut mir sehr leid für dich. Ich erahne deinen Zustand, in dem du gerade lebst. Du musst ich war hier bei Pro Familia, bin ich hingegangen. Ja. Durch eure Sendung, die gucke ich sehr häufig. Den Gruß da einfach mal an, aber in Krefeld konnte ich gleich kommen. Ja. Ich bin jetzt ein bisschen besser drauf. Also vor 2 Wochen war da eine reine Katastrophe, hat die mir auch gesagt. Ich war noch nie beim Psychologen, davon abgesehen. Also ich finde, abgesehen von der psychologischen Hilfe, musst du ganz schnell alles in Bewegung setzen, dass du da rauskommst. Ja, hat sie mir auch gesagt, die Psychologin, ganz dringend. Ja. Und es gibt ja auch Wege und Mittel für Leute, die nun nicht so viel Kohle haben, dass sie durch Zuschüsse und Wohngeld und Sozialwohnung und weiß ich was, das... Ich bin ja schon aktiv geworden. Bist schon aktiv geworden? Ja, ich war schon bei der Caritas und ich war schon bei diversen Wohnungsanbietern, bin ich schon gemeldet, aber es wird halt sehr schwer. Es wird schwer und vielleicht dauert es immer noch eine Weile, dass du nicht von heute auf morgen raus kannst. Das weiß ich ja. Und da hat sie mir ja diese noch keine Frist gesetzt, aber die weiß das halt. Deine Ex? Ja, ja. Ja. Mhm. Also das auf dem Sender kann man nicht alles wiedergeben, weil das sind ja immer auch beide, sage ich jetzt mal, ja. Ja, ich weiß ja, du bist jetzt unglaublich entsetzt und verletzt und gekränkt auch und natürlich traurig. Aber es hilft gar nichts, du musst jetzt nach vorne gucken. Das hat die mir auch gesagt, die gute Frau. Ich weiß, das sind immer so Sätze, die sagt man dann, aber die muss man als Außenstehender auch sagen. Hat mir klipp und klar gesagt, dass ich habe leider 4 Probleme. Die Trennung, keine Arbeit, keine Wohnung, keine Möbel, das ist der Superwort, die mir gesagt hat. Das ist sehr, sehr schwer. Aber ich bin mich am Bewerben. Aber das ist nicht aussichtslos, Bodo. Es gibt immer wieder Menschen, die in genau eine solche Situation... Ich bin jetzt 46. Ja. Was hast du denn beruflich vorgemacht? Ich habe mit Arbeitslosigkeit Zeit meines Lebens zu tun. Hast du was gelernt? Ich habe gelernte Berufe. Immer wieder gesundheitlich kriege ich Nackenschläge. Ich habe 5 Knie-OPs, ich habe eine Schulter-OP, ich habe eine Ellbogen-OP. Ja. Du hast 3 erlernte Berufe, sagst du? Ja. Nämlich? Verwaltungsfachangestellter, Maurer und Bürokaufmann. Da muss doch was gehen, irgendwie. Nee. Ich hatte 99 bis 2001 habe ich umgeschult wie meine Knie zum Bürokaufmann. Und ich habe mich da auch 100-fach beworben und da war die arbeitsmarktklare Katastrophe. Ich ging auch über Zeitarbeit und da wurde mir klipp und klar gesagt, 2 Jahre Berufserfahrung plus 2 Fremdsprachen in Wort und Schrift. Lass uns mal noch ein paar Sätze über deine Ex reden. Ihr wohnt in einem Haus zusammen. Redet ihr denn noch groß miteinander im Moment? Ja, wir versuchen das normale. Also mir fällt sehr schwer. Ich versuche es, aber es fällt mir schwer. Für sie wird das genauso schwer. Richtig, für sie wird das auch nicht einfach sein. Also Bodo, ich finde schon mal gut, dass du initiativ hast. Du bist zu Pro Familie gegangen, hast dir da Ratschläge geholt, was so die seelische Situation anbelangt. Du bist schon aktiv in Sachen Wohnungssuche und Bewerbung. Das ist doch schon mal viel. Es gibt viele Leute, die in so einer Liebesdramatik sich völlig gehen lassen und gar nichts mehr machen. Ich habe 3-4 Tage war ich zu nichts fähig. Da genau, das ist auch okay. Das kann man ja auch mal. Nur am Weinen und ich war am 22. hat sie mir gesagt und am Sonntagabend um 12 wollte ich mich im Auto setzen gehen, beim Knall. Ja, aber ich hoffe, dass du von der Schiene weg bist. Im Moment sehe ich einen dunklen Tunnel, Domia. Und ich sehe da irgendwie nirgendwo ein Licht. Das kommt aus meiner ganzen Geschichte mit der ganzen Arbeitslosigkeit. Die ganze Scheiße. Ich kann ja das Storys erzählen, die glaubt man nicht. Aber Bodo, wir beide sind uns einig, dass das keine Lösung für ein Problem ist, sich das Leben zu nehmen. Und nein, ich verstehe, aber ich kann verstehen, wenn Leute das machen. Okay, und wir beide sind uns auch einig, wenn du jetzt Ich kämpfe ja dagegen an. Man. Genau, ich habe mich ja gestern wieder beworben, 3-mal Fach. Genau. Heißes Eisen bei der Post. Ich hoffe, das klappt. Ich sage dir. Zusteller. Ja, ich sage dir. Auch wenn du dir das jetzt nicht vorstellen kannst und es dir noch ganz fern ist. Ich sag dir, wenn wir die Zeit jetzt ein bisschen vorspulen könnten, mein Jahr zum Beispiel, dass es dir wesentlich besser geht und dass du froh bist, dass du Schritte unternommen hast, um aus der Sache rauszukommen. Ich sag dir, dass du in absehbarer Zeit schon, in baldiger Zeit, am Ende deines Tunnels, in dem du jetzt bist, schon das erste Licht sehen wirst. Und das erste Licht wird seine eigene Wohnung. Und dann wird es auch immer heller. Ich sag's wirklich nicht, um dich nur zu trösten. Ich sage es mit wirklicher Überzeugung. Das sind die bitteren Schritte, die du jetzt machen musst und du darfst dich um Gottes Willen jetzt nicht hängen lassen. Tust du nicht. Ja, gegen an. Ja, du tust es auch nicht. Ich merke das ja. Du hast ja jetzt auch hier angerufen. Und jetzt wird meine Psychologin Sabine dich auch nochmal anrufen. Vielleicht kann sie dir auch nochmal ein paar gute Tipps geben. Je mehr du mit Leuten redest, desto besser ist es für dich. Okay. Halt durch. Das ist schlimm, was du gerade durchmachst. Haben wir aber fast alle Menschen auch schon mal durchgemacht. Und ich weiß, in dem Moment ist man wirklich, man denkt, es geht nicht mehr, man kann nicht mehr atmen. Aber man kann atmen. Und irgendwann geht's auch wieder bergauf. Ja, das Problem, was ich habe, ist, wie kann man einen monatelang vorher an sich kuscheln, ihn küssen zum Abschied, die arbeitet. Und das kriege ich nie auf der Kette, Bodo, ich auch nicht. Ich kriege das auch nicht auf die Kette, wenn jemand so etwas macht. Ich verstehe das auch nicht. Und ich umso mehr verstehe ich auch dein Verletztsein. Na? Ja, aber beiß das dich dann. Das habe ich dir ja gestern noch gesagt. Ja, aber Bodo, beiß dich daran nicht so fest. Wenn du im Dezember den Schluss durchgezogen hast, als ich dir das gesagt habe, das tät mir auch weh, aber das war für mich viel einfacher gewesen wie jetzt. Beiß dich nicht an diesen Sachen so fest. Das bringt nichts. Das macht dich nur trauriger und verzweifelter. Ja, ich weiß. Es ist, wie es ist. Und jetzt guckst du nach vorne. Indem du fragst, warum und hätte und würde, ist alles Unsinn. Guck nach vorne, guck nach vorne. Das ist dein Leben, dein Glück. Nach hinten schauen macht dich nur traurig. So, lieber Bodo, jetzt bitte ich dich aufzulegen und die Sabine ruft dich gleich an und dann könnt ihr in Ruhe weiterreden. Okay? Ja. Danke. Alles Gute von Herzen. Danke. Tschüss. Tschüss. So, mein Lieben, hier ist Vivian, 30, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Vivian. Ja, mein Problem ist, ich bin spielsüchtig. Oh. Das ja. Sagst du so locker flockig? Nee, das ist überhaupt nicht so. Ich glaube, ich überspiele das einfach nur noch. Das ist einfach nur der pure Wahnsinn. Wie lange bist du schon spielsüchtig? Seit 1,5 Jahren. Was genau spielst du? An den Automaten. Also ganz klassisch an dem Stehautomaten. Wie viel Geld hast du schon verballert? Oh Gott, viel. Viel zu viel. Über 1.000. Also ich habe ungefähr 12.000 Euro Schulden. Mhm. Wo? Durch dieses Spiel. Ach, privat, überall. Bist du wo man sich nur vorstellen kann. Bitte? Ich sag, wo man sich das überall vorstellen kann. Mhm. Bist du berufstätig? Ja. Ja, ich bin auch gerade auf Fahrarbeit. Was machst du? Ich arbeite in der Pflege. Krankenschwester. Verstehe. Ja. Schönen Gruß an alle Krankenschwestern und Pfleger übrigens. Sehr viele hören uns nachts zu. Ja. Wie fing das an mit der Spielsucht? Das fing an, ich habe meinen Freund kennengelernt. Da waren wir erstmal im Casino gewesen. Dann haben wir mal hier mit 20 Euro da, 20 Euro war auch in Ordnung gewesen. Mhm. Ja, und irgendwann hatten wir keine Lust mehr so weit zu fahren. Und dann sind wir immer in eine Spielhalle reingegangen. Ja, und dann fing es an. Da mal 50, dann mal 100, dann mal 400, dann mal 500. Und irgendwann habe ich mal meinen ganzen Lohn da gelassen. Und das innerhalb von, ich weiß nicht, 3-4 Tagen. Und dann stand ich da. Gibt es diesen Freund noch? Wir waren getrennt, wir sind aber jetzt wieder zusammen. Ja. Wohnt ihr auch zusammen? Nein. Er wohnt bei sich, ich wohne zu Hause. Ich wohne auch, ich habe 2 Kinder. Ach, du hast 2 Kinder. Und du verspielst deinen ganzen Lohn und 2 Kinder sitzen zu Hause. Ja, so ungefähr. Wie alt sind die Kinder? 9 und 3, Tochter und Sohn. Das heißt, große Verantwortung, viel Arbeit. Ja, richtig. Und alles ist konzentriert auf die Mama von Seiten der Kinder. Ja, dein Freund hat dann wahrscheinlich das gleiche Problem wie du, oder? Ja, aber der hat sich mehr unter Kontrolle wie ich. Das ist das. Also er kriegt das noch irgendwie gebacken, aber ich bin da total, also ich habe überhaupt kein Gefühl mehr zum Geld. Ich weiß das gar nicht. Für mich ist Geld ein Gegenstand. Du sagst, du hast 12.000 Euro Schulden aufgrund des Spielens. Insgesamt, ja. Insgesamt, also... Ja, da sind mit Spiel. Ja, das ist alles mit dem Spiel zusammenhängt. Ja. Ich frage mich gerade, wie du das schaffst. Du hast einen anstrengenden und anspruchsvollen Job. Du hast 2 Kinder. Du hast 2 Kinder und du gehst so oft in die Spielhalle. Wie schaffst du das? Meine Mutter nimmt mein Kind großenteils und die Große ist mal draußen. Ja, dann habe ich eigentlich Zeit. Ich habe ja auch zwischendurch nur noch Freizeit. Ja, und die Freizeit nutze ich dann halt in der Spielhalle. Und das ist mir einfach nur noch zu viel und ich möchte da einfach nur noch raus, weil ich einfach merke, dass ich so weit unten bin. Ja, das zieht dich komplett in den Abgrund. Ja, ich, wie gesagt, ich habe keinen, ja, das ist, Geld ist für mich gar nichts mehr. Wenn ich meinen Lohn bekomme am 15., ist das für mich wie, ja, ich kann das nur nicht mal beschreiben, das ist für mich kein Geld mehr. Das ist einfach, ich nehme das okay und dann gehe ich halt in die Spielhalle und ich will einfach damit aufhören. Aber du musst doch deine Miete bezahlen, du musst Essen für die Kinder bezahlen und tausend Sachen für Ja, natürlich, Wie machst du das? Das ist, dann leihe ich mir von anderen privaten Menschen Geld. Und so kommt immer mehr drauf auf der Schuldenkonto. Genau, richtig. Und das häuft sich und häuft sich, ja, und das wird einfach nicht besser. Wann warst du und jetzt? Und ich bin einfach nur noch raus. Ja, wann warst du, wann hast du jetzt, du bist gerade im Dienst, wann hast du das letzte Mal gespielt? Vor 3 Tagen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es dir jetzt schon wieder auf den Nägeln brennt, bald wieder zu gehen. Ehrlich gesagt, ja, aber ich habe heute schon mit einer Freundin drüber gesprochen. Ich muss endlich irgendwie einen Weg finden, rauszukommen. Ich habe einen Bekannten, ja, der ist auch spielsüchtig und der hat eine Therapie angefangen, aber die Therapie hat ihm leider auch nichts gebracht. Und da habe ich einfach nur Angst, wenn ich mir irgendwo Hilfe suche, dass ich genauso ende wie er, in Anführungszeichen, weil ihm die Therapie nicht geholfen hat. Aber das sagt ja nun nicht viel. Wenn es bei einem Menschen nicht hilft, muss es nicht bedeuten. Heißt es nicht, ja. Das heißt, du hast in diesen 1,5 Jahren noch keinen wirklichen Versuch unternommen, wegzukommen. Doch, ich habe es versucht alleine, aber ich merke einfach, dass meine Launen runtergehen, dass ich einfach nervös werde zu Hause. Mhm. Ich merke auch, wenn ich nicht gehe, dass ich, als wenn mir das Geld sagt, du musst mich jetzt ausgeben. Mhm. Oder wenn ich merke auch durch dieses Spielverhalten, dass wenn ich Geld habe und ich weiß, okay, mir sind jetzt nur 150 Euro, dann gehe ich extra, es ist total übertrieben, für 100 Euro einkaufen, nur ein Lebensmittel, damit ich weiß, dass ich diese 100 Euro ja nicht verspiele. Mhm. Meine Kinder sind gut versorgt, die haben auch was zu essen, darum geht's nicht. Aber das ist immer, die Gewährleistung ist definitiv immer da. Mhm. Dennoch, hast du das Gefühl, dass das durch diese Sucht hat dich ja sehr vereinnahmt. Hast du das Gefühl, dass du deshalb deine Kinder emotional vernachlässigst? Ja, emotional, ja. Ja. Wenn ich halt auch, wie gesagt, es kam ja auch Tage vor, da habe ich mal auch 900 Euro gewonnen, war ja auch schön, aber nur für den ersten Moment. Dann bin ich mit den 900 Euro rausgegangen und dafür gingen vielleicht 3 Stunden und dann war ich wieder da drin und habe 500 wieder verzockt. Wahnsinn. Das heißt aber ganz klar, und ich meine, du hast es 2-mal oder 3-mal gerade ja auch so formuliert, es muss dringend, dringend, dringend etwas geschehen. Ja, ich möchte das auch, weil ich das auch nicht mehr kann. Ich habe auch sogar meine Sparkasse angerufen. Ich habe gesagt, ich bin spielsüchtig, Macht hilft mir. Die haben sich das angehört und das war's. Die wollten mir gar nicht helfen. Und das finde ich schon ein bisschen Wahnsinn. Du musst jetzt alle Register ziehen und alles in... Ja, deswegen rufe ich auch bei dir an. Genau, ja. Wir beraten dich natürlich gleich sehr gerne, Vivian. Ich möchte dich natürlich auch nochmal bestärken, darin, das dann auch wirklich durchzuziehen, was dir gleich die Sabine alles sagt, was du tun solltest. Ja. Auch wenn du irgendwelche Geschichten hörst von irgendwelchen anderen Leuten, die wo es missglückt ist. Oder das ist alles egal. Es geht jetzt um dich. Und wenn du hast... Das tiefe Einsehen schon, dass was passieren muss. Ne? Ja, natürlich. Du hast die Einsicht, dass du auf dem komplett falschen Weg. Ich bin ja auch vom Abgrund. Genau. Und ich finde, das ist die beste Voraussetzung, dass du dein Leben verändern kannst. Und dann wirst du das auch schaffen, da bin ich ganz sicher. Ach, danke schön. Das stärkt mich. Das glaube ich wirklich. Wenn man so, wie du sprichst, dann will man und dann schafft man das auch. Und dann, du hast deine Kinder im Hintergrund, für die du Verantwortung trägst. Du hast einen Beruf, den du nicht verlieren darfst, um Gottes Willen. Nein. So eine Gefahr bestimmt ja auch noch, wenn es noch weiter irgendwie Ausmaße annimmt. Vivian. Ich habe auch Freunde verloren, alles. Also das ist auch schon alles passiert dadurch, weil ich einfach mich nur auf die Spielhalle konzentriert habe. Mhm. Was sagt denn eigentlich dein Freund dazu, der das mehr oder weniger besser im Griff hat als du? Was sagt er zu deiner Lage? Ja, er versteht das auch nicht, dass ich so extrem spiele. Er hat auch zu mir gesagt, du musst dich kontrollieren, wenn du schon spielen möchtest, aber ja. Aber er sagt dir nicht, du musst ganz damit aufhören. Doch, natürlich. Er hat das oftmals gesagt. Wir hatten uns auch dadurch schon getrennt gehabt. Trennung war auch schon da. Geht ihr denn jetzt in letzter Zeit auch schon mal noch zusammen in eine Spielhalle? Ja, wir waren vor 3 Tagen zusammen, Ja. Das hat natürlich alles ein Ende dann, ne? Demnächst. Ja, richtig. Ja, das möchte ich auch. Er möchte das auch. Mhm. Das ist ja nicht so, dass er sagt, ja, ich möchte aber weiterspielen. Mhm. Er möchte genau dasselbe wie ich. Gut. Und deswegen. Ja. Vivian, es gibt hervorragende Therapeuten, die genau spezialisiert sind auf dieses Thema. Du bist da kein Einzelfall, ja. Gott sei Dank nicht. Es gibt viele Erfahrungswerte und wirklich gute Leute, die das können. Ja, danke. Ich bitte dich jetzt aufzulegen und Sabine ruft dich an. Alles weitere im Hintergrund. Okay, vielen lieben Dank. Viel Glück und viel Erfolg. Ja, danke schön. Tschüss. 1:30 Uhr haben wir, ihr Lieben, und morgen ist Themennacht bei uns. Morgen heißt unser Thema, morgen haben wir ein ernstes Thema, ein sehr ernstes Thema. Das Thema heißt, mein Kind stirbt. Und demzufolge möchte ich gerne mit Müttern und Vätern sprechen, deren Kind so schwer erkrankt ist, dass es keine Hoffnung und keine Rettung mehr gibt. Und ich möchte sehr gerne mit Eltern sprechen, die ihr Kind bereits verloren haben. Wie habt ihr diese Zeit erlebt, die Zeit des Sterbens? Wie habt ihr dieses Schicksal überhaupt verwunden? Und wie geht ihr jetzt mit eurem Leben um, nachdem euer Kind nicht mehr da ist? Also wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, mein Kind stirbt, das ist unser Thema morgen, dann meldet euch doch bitte per Mail schon mal an, domian@wdr.de, oder ruft morgen eine Stunde vor der Sendung an, ab 0 Uhr sind die Leitungen geschaltet. Mein Kind stirbt, unser Thema diese Woche morgen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Von Mittwoch auf Donnerstag, Entschuldigung. So, jetzt machen wir weiter mit Rosi. Und Rosi ist 56. Guten Morgen, Rosi. Guten Morgen, Domian. Hallo, Rosi. Schön, dass ich mal mit dir sprechen kann. Und ich muss sagen, deine Sendung ist super toll. Ich sehe sie sehr häufig. Vielen und Dank. Richtig klasse. Vielen Dank. Und ich rufe aus dem Grund an, ich war ja heute genau vor 3 Wochen im Krankenhaus zum Herzkatheter. Mhm. Gut, ich möchte jetzt nicht anderen Menschen Angst machen, aber ich finde, es muss auch mal erzählt werden, was da auch für Fehler laufen können. Und bei mir wurde das beim letzten Mal, als ich einen Stent bekam, durch den Arm gemacht und das war super gut. Mhm. Ich konnte gleich aufstehen. Ich habe das bewusst durch den Arm legen lassen, weil ich noch eine chronische Schmerzerkrankung habe. Ja. Und diese Verbände, die man in der Leiste, nach dem Leistenkatheter bekommt, direkt in meine Schmerzstellen immer fürchterlich reindrücken und dann kann ich nicht liegen und weiß nicht wohin vor Schmerzen. Wir erklären vielleicht mal ganz kurz, was Herzkatheter ist. Das heißt, da wird eine Sonde eingeführt, entweder in die Leiste, wie du es gerade beschrieben hast, oder richtig, auch im Arm. Durch den Arm. Durch den Arm durch und dann wird diese Sonde durch die Adern zum Herzen geführt. Genau. Und das Herz wird angeschaut, ob es Verkalkungen gibt. Genau, und die waren bei mir vorhanden. Ja. Und dort musste ein Metallstent gesetzt werden. Das ist wie so ein Metallgitter, was die Arterien offen hält, mhm, damit das Blut wieder gut durchfließen kann. Das ist ein ambulanter Vorgang. Ja. Ja. Naja, mhm, nee, nicht eine Nacht muss man bleiben. Ah ja, verstehe. Ja. Okay. Mhm. Weil man muss eben halt 8 Stunden den Druckverband umbehalten. Mhm. Das muss ganz stramm auf dem Rücken liegen. Mhm. Und es ist recht sehr, sehr unangenehm und über Nacht bis nächsten Morgen muss man diesen Verband dann noch drum behalten. Und du hast das ja schon mehrere Male über dich ergehen lassen? Ja, so 8 Mal im Ganzen. 8 Mal schon? Mhm. Und beim letzten Mal? Ich habe jetzt den 7. Stent bekommen. Ja, und jetzt vor 3 Wochen, hörte ich das gerade richtig raus, ist es nicht so gut gelaufen? Nee, und zwar wurde das auch durchs Handgelenk gemacht, das ging aber nicht, da sind sie nicht durchgekommen. Und dann wurde das in der Ellenbogenleiste gemacht. Mhm. Das hat dann auch gut funktioniert. Ich habe zugesehen, ich habe zwar ein Medikament bekommen, also dabei, dass ich das nicht so mitbekomme, Tavor nennt sich das. Mhm. Und ich habe das aber alles mitbekommen und mir wurde dann auch noch erklärt, wo das denn sitzt und mhm, dass es alles gut sitzt. Und dann hat man mich aus dem Katheterlabor im Keller rausgeschoben, mhm, und in die Ecke geschoben. Was so heißt in die Ecke geschoben? Ja, da unten, da werden die Patienten geparkt praktisch. Ja. Wenn jemand noch warten muss, also ich bin um 11:45 mittags reingekommen, mhm, runtergekommen, musste noch so 15 Minuten ungefähr warten. Mhm. Und bin dann drangekommen, die ganze Prozedur hat vielleicht 20 Minuten gedauert. Mhm. Und dann hat man mich da hingeschoben und hat mich vergessen. Ach. Und ich bin dann eingeschlafen, dann endlich durch dieses Tavor, was eigentlich ja viel eher wirken sollte. Ja. Und bin um 3 hat mein Mann mir dann gesagt und auch die Zimmernachbarin, um 3 wieder hochgebracht worden. Und da habe ich dann nur noch gejammert. Da war mein Arm 3-mal so dick. Und die Haut ist mir, obwohl ich da schon bei vollem Bewusstsein war, geplatzt. Weil der völlig schwarz war, der Arm. Also bis von der Schulter bis in die Finger rein war es schwarz. Also das ganze Blut, die Hauptstachader, die war angerissen. Und die pumpte das Blut 2 Stunden, wo sie mich da unten vergessen haben, in meinen Arm hinein. Das heißt, eigentlich wie lange hättest du da stehen dürfen, maximal? Ich hätte gleich abgeholt werden müssen und das hätte dann zwischendurch immer mal kontrolliert werden müssen. Verstehe. Und das ist nicht passiert. Und standst du da im Keller unten. In einem Gang, oder? Ja, so an der Seite. Wie man so in Krankenhäusern... quadratische, das ist der Gang und am Ende kommt das Labor und es ist quadratisch. Und da in die Ecke hatte man mich geschickt. Das ist ja unglaublich. Das heißt, du bist überhaupt nicht medizinisch beobachtet worden, nötig gewesen wäre nach diesem Eingriff. Ja, und die haben mich da eben vergessen. Die haben mich vergessen. So, die hatten viel zu tun. Mhm. Und ich weiß jetzt auch nicht, wer genau schuld dran war. Auf jeden Fall waren das Schmerzen. Das war ein regelrechtes Trauma, was ich da erlebt habe. Wenn einem bei vollem Bewusstsein die Haut sich zu Blasen aufbläht und platzt. Was haben die dann mit dir gemacht? Notoperiert. Ich hatte dann schlagartig 8 Ärzte um mich rum und alle waren ganz aufgeregt. Und ich wusste gar nicht, was mit mir geschah. Und ich habe nur geweint, sie sollen mir meinen Arm abhacken, weil das war unerträgliche Schmerzen. Es war unbeschreiblich. Das wünsche ich meinem ärgsten Feind nicht. Und ja, und dann hat man mich in OP, ich hing quer im Bett und habe rumgejammert. Und und dann haben die Ärzte sich da irgendwie, hörte ich nur, also es waren Gefäßchirurgen und also ich weiß nicht, wie viele Ärzte da unten bei mir waren. War dann ein Notfall. Ja, genau, haben sie eine Not-OP gemacht und das dann genäht, aufgeschnitten den Arm und dann genäht. Und hat denn diese Not-OP jetzt eine gute Wirkung gehabt? Bist du? Nee, also ich habe 3 Wochen lang, der Arm ist zwar jetzt nicht mehr so dick, aber er ist noch schwarz, zur Hälfte noch oder über Hälfte noch schwarz und habe Schmerzen, wenn ich dagegen komme und da, wo eigentlich auch gar nichts zu sehen ist, ist im Untergrund das ganze Blut, ist ja da in Massen reingeströmt, immer per Pulsschlag. Das hätte man, vielleicht erklärst du es nochmal, wenn du direkt unter Aufsicht dann gewesen wärst, was genau das hätte man... Das hätten die dann sofort gemerkt. Und dann hätte man frühzeitig eingreifen können? Dann hätte man sofort operiert, das genäht und dann wären diese Ausmaße nicht da gewesen. Und als man dich dann um 3 Uhr geholt hat, hat das jemanden dann angestoßen, dich zu holen oder weißt du gar nicht? Ja, ich habe so gejammert, also das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ja, entweder hat meine Bettnachbarin oder mein Mann Bescheid gesagt, und auf einmal waren 8 Ärzte um mich rum. Also die Bettnachbarin oben im Zimmer, nach dem Motto, sie kommt gar nicht hoch. So meinst du? Sie jammert so, sie hat solche Schmerzen. Ne? Ja gut, aber da warst du ja noch unten in dem Gang. Wer hat dich da jammern hören? Nee, da hat mich noch keiner jammern hören. Ach so, erst dann oben. Da war ich alleine. Ja, ich verstehe. Da war ich alleine. Ja, meine Frage war gewesen, wer das dann initiiert hat, dass du dann hochkamst. Das weißt du gar nicht. Das weiß ich alles weiß nicht, nee. Jetzt ist ja augenscheinlich ein Fehler in dieser Klinik unterlaufen. Ein sehr schlimmer Fehler. Ja, genau. Wie hat denn sich die Klinik bisher dir gegenüber verhalten? Also die waren super nett. Ich bin sehr, sehr gut behandelt worden. Und also so vom Menschlichen her. Aber hat man sich entschuldigt? Ich habe der Ärztin das nachher auch, die hat mich ja einmal ganz fürchterlich angeranzt und das habe ich mir nicht gefallen lassen. Da bin ich natürlich erstmal, man ist ja dann, wenn man sowas erlebt hat, auch sehr dünnhäutig. Und dann bin ich erstmal ins Zimmer und habe geheult. Und dann habe ich gedacht, Mensch, wie kann die so mit mir umgehen? Das kann ja wohl nicht angehen. Ich wollte meinen Bericht haben und die Oberschwester, die hatte gesagt, ich sollte doch mal klopfen und fragen. Und da hat sie mich eben so zusammengefaltet. Warum? Weil ich meinen Bericht haben wollte. Also den Bericht von dem Vorfall? Ja, überhaupt, um entlassen zu werden. Ach so. An dem Tag, an dem ich entlassen wurde. Und da habe ich dann zu ihr auch, bin ich da rein, habe gesagt, sagen Sie mal, wie haben Sie eigentlich mit mir geredet? Sag ich, das gehört sich nicht. Sag ich, immerhin ist das Ihr Fehler hier gewesen mit dem Arm. Sag ich, da kann ich nichts für. Das war durch die Nachlässigkeit des Krankenhauses passiert. Was sagt sie? Sag ich, und ja, sagt sie, das tut mir so furchtbar leid und ich wollte sie nicht so anranzen und okay, nehmen Sie meine Entschuldigung an und naja. Okay, wichtig ist, finde ich, es steht dieser Vorfall in deinem Krankenbericht drin. Nein. Nein? Nein, das schreiben Sie doch nicht rein. Mhm. Der steht drin mit der Not-OP, ja. Aber nicht, warum das passiert ist. Nein. Mhm. Dass sie mich da vergessen haben. Überlegst du jetzt irgendetwas zu unternehmen? Ja. Ja, das finde ich auch sehr richtig so. Das mache ich. Ja, das musst du machen. Wir fahren jetzt eine Woche in Urlaub. Das wird zwar durch die vielen Schmerzen, die ich natürlich immer noch im Arm habe, teilweise auch extrem, wird der Urlaub sicherlich nicht ganz so schön werden, aber besteht denn die Chance, dass sich das doch wieder richtig regeneriert alles? Ja, es ist im Innenbereich, also praktisch der Unterarm, der ist im Innenbereich taub. Mhm. Und das wird auch nicht wieder anders werden? Das weiß ich nicht. Das weiß man nicht. Das kann man nur hoffen. Ja. Auf alle Fälle habe ich da eine hässliche Narbe. Und das sind wirklich solche Horrorgeschichten, wo man große Angst hat. Und die, wo geplatzt ist, da ist alles noch ganz rot und das sieht wie eine schwere Verbrennung aus. Das waren auch nachher so Dehnungsblasen. Mhm. Die waren sehr eklig und sehr groß, wie so ein Hühnerei. Und es war alles recht unangenehm, sehr, sehr, mit sehr viel Schmerzen verbunden und eben also, auch. Also, wir können dir gern gleich nochmal ein paar Hinweise geben von Stellen, die dich eventuell unterstützen, wenn du etwas unternimmst gegen die Klinik. Mhm. Je mehr Infos du hast, desto besser für dich. Ja. Und du hast gerade am Anfang gesagt, ich will den Leuten keine Angst machen, wenn sie ja, jetzt krank, jetzt wo, wenn vielleicht jemand jetzt selber zum Herzkatheter muss, das ist also. Wobei, sowas kann natürlich. Liegt auch an meinen Arterien sicherlich mit. Ja, wobei, das ist so ein Vorfall. Der kann bei jedem Krankheitsbild kann das passieren im Krankenhaus. Ja. Irgendwas kann immer so. Also sie dürfen einen nicht vergessen und da alleine liegen lassen. Nein, das ist keine Erklärung. Ja, lange nicht so schlimm geworden. Gottes Willen, keine Entschuldigung, aber. Na. Das ist wirklich ein Horror, wenn man ins Krankenhaus kommt, dass einem sowas widerfährt. Ja. Das ist nicht das erste Mal. Mein erster Stent, da haben sie mir die Herzarterie aufgerissen und da hatte ich dann den zweiten Herzinfarkt und dann musste das mit 4 Stents geflickt werden. Also ich bin da schon ein bisschen gebrannt. Das merke ich schon. Du bist da schon... Und leider wird dann auch keine Rücksicht genommen, wenn man sowas hatte, dass man sagt, Mensch, könnt ihr mir eine Schlafspritze geben, dass ich das nicht mitbekomme. Mhm. Dass sie mir das vorher geben und ich nicht alles mitkriege und hinterher dann schlafe, das nützt mir nicht. Das ist auch absurd, in der Tat. Da hast du völlig recht. Da hast du recht. Liebe Rosi, ich wünsche dir von Herzen erstmal einen schönen Urlaub jetzt. Ja, danke. Und, ich freue mich da sehr drauf. Irgendwie werden wir das Beste draus machen. Genau. Und, ist nicht sehr lange, nur eine Woche. Naja, immerhin. Und dass du doch wieder gesund wirst, dass sich das alles zumindest, was das Wichtigste anbelangt, dass sich das wieder regeneriert. Ja, es dauert, so hat man mir gesagt, so 3, 4, 5 Monate. Ne? Das glaube ich. So, und wir rufen dich jetzt nochmal an und du kriegst noch einige Adressen und Anlaufstellen von uns. Oh, das ist super. Alles Gute von Herzen, Rosi. Ich danke dir. Sehr gerne. Ich wünsche dir noch eine schöne Nacht. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50. Übrigens, große Gratulation an die Kollegen Gottschalk und Jauch. Wir haben ja gestern hier über die Sendung gesprochen. Die Sendung war ein Bombenerfolg. Rieseneinschaltquote. Und die Anruferin, die gestern hier angerufen hat, die war ja nicht so begeistert. Vielleicht lag es auch daran, dass sie im Publikum saß und eben so sehr lange warten musste und nicht zur Toilette gehen konnte und all die Sachen. Aber es war sehr erfolgreich, wie ich gelesen habe, und offensichtlich auch bei sehr jungen Leuten sehr gut eingeschaltet. Also wir sind gespannt, was die beiden demnächst dann noch weitermachen werden. Das ist ja als Reihe geplant, dass es diese Sendung doch dann öfter geben wird. So, liebe Leute, wer kommt jetzt dran? Jetzt kommt Kerstin dran. Kerstin ist 37. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Kerstin. Um was geht's? Gestern wäre es mir leichter gefallen. Jetzt bin ich gerade sehr aufgeregt. Ist gleich weg, wenn wir ein bisschen geredet haben, sage ich dir. Ich hoffe. Ja. Die Dame vor mir, die Rosi, die hat mich auch so ein bisschen abgelenkt, weil ich bin Krankenschwester und... Ja. Ja, dann sitzt man da immer und denkt, oh, das tut mir so leid. Ja, das glaube ich. Wie schön, die zweite Krankenschwester heute schon in der Sendung. Krankenhaustag. Kerstin, weswegen rufst du an? Ja, ich habe im letzten Jahr eine neue Partnerschaft begonnen. Mhm. Und derjenige war vorher ein Patient von mir. Derjenige war davor ein Patient? Oder, ja, genau, war genau. Ein Patient. Ehemals. Genau. Und den hast du im Krankenhaus kennengelernt? Ja. Ja. auf meiner Station. Ja. Kann passieren, ja. Sicherlich, ab und zu bei euch, oder? Ja, es kommt natürlich darauf an, in welchem Bereich man arbeitet. Ich war jetzt auch noch in einem besonderen Bereich und deswegen gibt es ziemlich viele Schwierigkeiten und Konflikte. Darf ich dich fragen, in welchem Bereich? In der Suchtmedizin. Ah, okay. Ja. Und da also herrscht eigentlich herrscht Distanz eigentlich, ne, zwischen dem Personal und den Patienten. Ja. Mhm. Das muss man auch in die Freizeit legen. Mhm. Definitiv. Ja. Man kann sich ja nicht zu Schulden kommen lassen, das wäre ja ungünstig. Darf man, dürft ihr das überhaupt euch? Ich bin in meinem Berufsstand nicht in der Position, das auszunutzen. Mhm. Mhm. Also, das stand kurz im Raum, das nennt man dann Missbrauch von Schutzbefohlenen, auch bei Erwachsenen. Ja. Und diesen Vorwurf hat man eingeräumt, aber das ist rechtlich nicht so. Ach so, es gab Arzt oder Psychologin, weil ich in einer psychiatrischen Klinik auch arbeite, ja, wäre es wieder eine andere Position, aber die habe ich ja nicht. Also es gab Schwierigkeiten mit deinem Arbeitgeber, deshalb? Das Problem ist eher, dass diese Szene, aus der mein neuer Partner kommt, das ist ja aus dem illegalen Suchtbereich, die kennen sich ja alle sehr gut untereinander und das sind Menschen, die sehr oft in Behandlung kommen, wiederkehren, die man auch schon jahrelang kennt. Das spricht sich rum und dann gibt Gerede, Gerüchte. Also hatte ich mein Leben und das, was die anderen sich halt für mich ausgedacht haben. Das passiert. Was die anderen für dich ausgedacht haben? Das ja, hat klar. Du, was die so erzählen? Ja, genau. Und deshalb gab es die Schwierigkeiten auch mit deinen Vorgesetzten? Man hat mich natürlich gefragt, ob das alles so stimmen würde, aber da waren auch Vorwürfe, weil die waren, ja, das hätte mich meinen Job kosten können. Das ist was denn zum Beispiel? Ich hätte Lebensmittel gestohlen und die verteilt, Medikamente. Ich habe ganz viele Beziehungen plötzlich gehabt mit Menschen, wo ich selber gar nicht mehr wusste, dass sie jemals da waren. Und also es zog ganz schöne Kreise. Was ist jetzt genau der Grund deines Anrufes? Also gestern war es so dieses Isoliertsein. Ich bin ganz schön isoliert von allen. Wegen dieser Beziehung? Ja. Ja. Also mein Vater ist bei der Polizei, der distanziert sich. Mhm. Meine Schwester hatte selber in der Szene Erfahrung gemacht, die distanziert sich. Viele andere Menschen sowieso, weil mit so einem Menschen möchte man ja nichts zu tun haben. Erzähl es mal ein bisschen konkreter. Was genau konsumiert er oder hat er konsumiert? Er ist polytoxikoman, das heißt, er konsumiert so querbeet. Alkohol, Tabletten. Illegale Substanzen wie Heroin oder Kokain, THC. Und ist das, macht er das im Moment wieder? Er ist clean zurzeit und in Haft. Ach so, in Haft. Ja. Das heißt, er kam aus dem Krankenhaus. Seine Reststraße sozusagen. Ah ja, ihr habt euch in der Klinik kennengelernt. Genau, und dann haben wir jetzt auch ein Jahr zusammen gelebt. In einer Wohnung? Ja, jetzt im Moment wieder in meinem Haus. Ja. Ich bin ausgezogen, weil ich hatte eine feste Beziehung. Ich war 15 Jahre verheiratet. Ach, du hast deine feste Beziehung für diesen Mann verlassen? Ja. Aufgegeben. Hast du ein Kind? Ja. Oder Kinder? Aus meiner Ehe bringe ich ein Kind mit. Der ist 16. Der lebt auch bei dir? Der lebt auch bei mir, ja. Also hat sich dein Leben radikal umgewälzt? Ich hatte ein sehr turbulentes Jahr. Und wieso ist er jetzt dann im Knast wieder? Es gibt in diesem Bereich gibt's die Möglichkeit, durch Therapie die Strafe zu verkürzen oder eben aufzuheben. Mhm. Die Möglichkeit bestand auch. Wenn man aber die meiste Zeit seines Lebens in irgendwelchen Therapieeinrichtungen verbringt, dann wird man sehr müde. Und er hat für sich gesagt, ich muss einen geraden Weg gehen. Ich habe da noch eine Reststrafe von 2011 war das, glaube ich. Und die sitzt da jetzt ab. Und wie lange muss er? Wenn alles gut geht, bis Mitte Oktober noch. Okay, das ist ja dann nicht mehr so sehr lange. Stehst du nach wie vor zu diesem Mann? Ja, tue ich. Obwohl alle Welt dich meidet, fast schon. Ja, aber ich habe den gesehen. Ich kannte ihn ja auch vorher schon. Er war ja nicht zum ersten Mal da, aber... Aber du kanntest ihn nur als Patient vorher? Ich kannte ihn nur als Patient, genau. Was hat dich denn... Ich meine, das ist ja nun wahrscheinlich ein harter Brocken, der Junge, der Mann. Wie alt ist er? 36. 36, okay. Wie lange leidet er schon unter diesen Süchten? 12 Jahre, ja. Also nicht zusammenhängend, sondern gut. Immer wieder. Ne? Dann hast du ja gesehen, du bist eine Fachfrau. Ich habe 6 Jahre in dem Bereich gearbeitet. Gut, ich weiß, dann kannst du es einschätzen, was ihn da belastet hat. Genau. Wieso hast du dich dann überhaupt an ihn rangewagt mit diesem Hintergrund? Ich weiß gar nicht genau, was passiert ist. Also alle sagen immer, du spinnst total. Für mich ist das alles zum ersten Mal. Ich habe noch nie so empfunden. Ich liebe das erste Mal mit allem, was da ist. Ich habe letztes Jahr Liebeskummer durchlebt. Ich wusste gar nicht, dass Liebeskummer so schrecklich sein kann. Ich halte mir eben fest, hast du gerade gesagt, ich liebe zum ersten Mal? Ja. Das heißt, du hast, so wie du diesen Mann liebst, noch keinen anderen Mann, auch deine langjährige Beziehung, nicht geliebt. Richtig. Das ist natürlich eine starke Aussage. Ja. Und dann ist einem auch egal, dass jemand vielleicht... Ich bin zu Hause, das ist das Gefühl. Hm. Ich bin angekommen, ich kann es nicht erklären. Der ist 2012 Silvester, der ist über den Flur gekommen, er war schon eine Weile da, ich habe den gesehen und ich... Da war's. Bam. Wie schätzt du ihn ein? Wird er jetzt den geraden Weg schaffen? Er hat ein unglaublich kämpferisches Jahr hinter sich. Ich bin sehr stolz, kann das aber auch mit keinem so teilen, außer ihm das immer wieder zu sagen. Und ich hatte heute Besuchstermin, habe ihn heute noch gesehen. Und ich bin immer noch sehr stolz. Und du bist zuversichtlich? Ich bin zuversichtlich. Nun kann es ja wirklich sein, dass ihn auch diese feste Beziehung zu dir und vor allen Dingen dein Glaube an ihn, dass ihm das sehr viel Kraft gibt und dass er deshalb völlig jetzt auch so gut kämpfen kann. Das denke ich auch. Also er war lange allein, er hat keine Familie. Er hat zwei eigene Kinder mit einer Frau, die von der er schon lange, lange getrennt ist. Mhm. Und eigentlich hat er immer gesagt, er hat keinen mehr. Die Mutter ist schon verstorben. Es gibt einen Vater, der irgendwo in Köln lebt. Mhm. Dank der modernen Technik Internet haben wir jetzt eine Halbschwester gefunden. Jetzt machen wir eine neue Familie am Schicken. Was sagt denn eigentlich dein 16-jähriger Sohn zu dieser Familie? Die verstehen sich super, die manchmal sich super. Zu gut. Gott sei Dank. Manchmal zu gut. Und du hast keine Angst, dass er ihn irgendwie beeinflusst? Gar nicht. Nein. Überhaupt nicht. Du hast großes Vertrauen in diesen Mann. Es haben immer alle gesagt, sei vorsichtig, der beraubt dich, der beklaut dich, der nutzt dich aus. Ich habe das in keinster Weise erlebt. Im Gegenteil. Ja. Also ich muss ja sagen, natürlich ist vielleicht im ersten Moment die Reaktion der Umwelt verständlich. Ja. Und dann deine Verwandten machen sich Sorgen um dich. Aber wenn man das dann so genauer hört, wie du es gerade beschrieben hast, ist es ja eigentlich eine tolle Geschichte. Und wenn die Liebe so stark ist und nun mal eben dahin gefallen ist, dann ist es jetzt so, wie es ist. Und ihr sollt jetzt in eure Gegenwart und eure Zukunft gucken und nicht nach hinten. Wir beide machen das auch und wir haben auch unseren Lieblingsspruch, dass wir immer sagen, alleine stark, zusammen unschlagbar. Wir sind schon ein sehr chaotisches Team. Ja. Aber ich habe noch nie so ein wunderbares Jahr gehabt, trotz der ganzen Auf und Abs und der Isolation. Nur ist eben dieses, ich komme da nicht mehr an meine Familie ran. Mhm. Ich merke einfach, da trete ich so auf der Stelle, auch an viele andere Menschen. Ich vermute mal, das wird auch noch eine ganze Weile dauern, bis die kapiert haben, dass er wirklich jetzt auf einem ordentlichen Weg ist. Ja. Diese bodenständige, ich war immer diese solide von uns allen, auf einmal breche ich so aus. Mhm. Und da konnten viele überhaupt nicht mit umgehen. Die haben immer gesagt, du bist so blind, du siehst überhaupt nichts mehr. Das stimmt aber gar nicht. Ich sehe sehr vieles sehr klar und manches klarer als vorher. Also Kerstin, ich beglückwünsche euch zu eurer tollen Liebe. Und jeder Mensch hat eine Chance verdient. Und wenn das jetzt seine große Lebenschance ist und das gepaart ist mit eurer großen Verbindung, ist das einfach eine tolle Sache. Und ich hoffe sehr. Ich weiß noch nicht, wo es uns hinführt. Vielleicht muss ich doch noch einen anderen Job ausüben. Das wird schwierig, in die Klinik zurückzugehen. Das merke ich auch. Achso, du bist im Moment. Ich bin versetzt. Oh, ich darf in der Suchmedizin darf ich nicht mehr arbeiten. Ich bin jetzt auch auf der dritten Station, glaube ich. Ja, verstehe. Dennoch wünsche ich dir und deinem Freund, deinem Partner alles Gute. Ja. Und haltet gegenseitig zu euch und lasst dir die Liebe nicht kaputt machen. Auf gar keinen Fall. Alles Gute und viel Glück von Herzen. Danke. Tschüss. Tschüss. Das war unsere Kerstin. Und hier ist der Matthias. Matthias ist 29. Guten Morgen, Matthias. Guten Morgen. Matthias, hallo. Weswegen rufst du an? Was ist dein Thema? Ja, also mein Thema ist, ich bin als Kind vergewaltigt worden von einem Psychologen, ein Kinderarzt und Kinderarzt und Kinderpsychologe halt. Wie alt warst du, als das passiert ist? Ja, ich war 12, 12,5, also kurz vor meinem 13. Ist das einmal passiert? Ist einmal passiert, ja. Wo ist es passiert? In einer kleineren Stadt. Ist es in der Praxis dieses? Direkt in der Praxis, ja. Kannst du dich genau noch erinnern, wie das war? Das war, ja, wie soll ich sagen, das war ein ganz schreckliches Erlebnis. Man hat halt eine Untersuchung, man vertraut diesem Arzt. Mhm. Meine Mutter war ja damals auch noch mit dabei, sie hat dann im Wartezimmer gewartet und er hat mich dann ins Untersuchungszimmer geführt, hat dann ganz normale Tätigkeiten ausgeführt, Blutdruck messen, halt auf- und ablaufen vor ihm, so ganz normale Sachen halt. Mhm. Und dann sollte ich mich noch wiegen. Und da fing das dann schon an, dass er dann sagte, ich soll mich halt komplett entkleiden. Mhm. Ja, und dem habe ich das dann halt gemacht. Na klar, als Kind weiß man ja auch nicht, was man dann. Richtig, oder sagen. Vor allen Dingen, was er beabsichtigt hat in Wirklichkeit. Genau. Das kann ja keiner wissen. Und ich sollte mich halt komplett entkleiden. Naja, und das habe ich dann halt gemacht. Und ja, und dann habe ich mich halt auf die Liege gelegt und dann hat er halt sich an mir befriedigt. Mhm. An dir befriedigt, ja. Heißt, ist es so einem, hat er dich penetriert auch? Nein, das nicht. Aber er hat schon befriedigt ihn, sich so. Mhm. Es war ein Psychologe, sagst du, und ein Arzt, ein Kinderarzt. Ah, genau, mhm. Ja. So, das deine Mutter saß im Wartezimmer. Die war im Wartezimmer, genau, die saß daneben, hat von all dem nichts mitgekriegt. Wie hast du das denn empfunden, während er das machte? Ganz schrecklich. Das waren ganz, ganz schlimme Minuten. Ich war also wirklich wie versteinert. Ich war, ja, schockiert, irritiert. Mhm. Also das waren alles Sachen, alles zugleich. Du kamst doch dann wahrscheinlich auch sehr irritiert zurück ins Wartezimmer. Hat deine Mutter nichts gemerkt davon? Nein, gar nicht. Ich habe dann, meine Eltern hatten mich dann abgeholt und ich habe dann auch den ganzen Abend nicht mehr gesprochen. Kein Wort mehr, keine Reaktion, gar nichts gezeigt. Also ich war dann stumm. Und weswegen warst du überhaupt bei dem Arzt? Das war, weil ich mit meinen Mitschülern Schwierigkeiten hatte. Also ich hatte da, ja, und da hat uns ein Lehrer hat uns da halt hingeschickt. Also hat meine Mutter das halt empfohlen, dass ich da halt hin soll zu diesem Arzt. Hm. Und ja. Wann hast du gesprochen? Also mit meinen Eltern ganz offen über das Thema jetzt vor circa 2 Jahren. Hm. Da habe ich denen das alles ganz detailliert auch beschrieben, so wie ich es jetzt hier mache. Ja. Ach so, dann wurde dieser Arzt gar nicht angezeigt? Nein, der hat sich das Leben genommen. Wann? Das war im Jahr 2000. Aha. Warum hat er sich das Leben genommen? Weißt du nähere Hintergründe? Ja, es kam halt zu einer Gerichtsverhandlung. Und kurz vor dieser Gerichtsverhandlung hat er sich das Leben genommen. Also aber die hast du nicht initiiert? Nein, die haben wir nicht. Das hat dann das Jugendamt. Die kannten ja die Gerüchte, die ja dann halt kursierten im Ort und hattest du es dann jemand anderem schon erzählt gehabt? Nein, also das kam dann halt über die Zeitung. Ich habe also nichts, gar nichts erzählt. Also in der Zeitung stand das dann halt drin. Aber wie sind denn die auf den aufmerksam geworden, wenn du nichts gesagt hast? Naja, weil sich mehrere Eltern halt beim Jugendamt beschwert haben. Ach so, er hat das bei mehreren Kindern gemacht. Richtig, natürlich. Ach so, das habe ich jetzt nicht verstanden. Ach so. Ja, ach so. doch. Und das Jugendamt hat dementsprechend geschlafen. Mhm. Die haben halt nicht richtig reagiert und haben halt immer nur alles unter den Tisch gekehrt, mhm, und gemacht und getan. Und im Endeffekt waren halt ganz viele Kinderseelen dann kaputt. Und er hat sich das Leben genommen aufgrund dessen, genau. Ja. Genau. Bist du denn danach jetzt in psychologischer Behandlung gewesen? Ja, also ich hatte mich dann jetzt hier im Ort, habe ich mich dann zu einem Psychologen begeben, die direkt auf dieses Thema spezialisiert sind. Verstehe, ja. Ne, so eine Einrichtung, die sich da halt kümmert. Ich könnte mir vorstellen, dass deine Mutter ganz entsetzt war, als sie es gehört hat, weil sie damals das nicht wahrgenommen hat. Natürlich. Sie hat es ja die Jahre nie gewusst. Mhm. Sie hat ja nie gewusst, was wirklich passiert war. Und ich habe auch nie drüber geredet. Und es gibt auch Artikel im Internet über diesen Fall, im Spiegel und im Stern stehen die drin und da ist halt nochmal ganz alles nochmal aufgeführt. Matthias, ich muss leider Schluss machen, weil die Sendung vorbei ist. Aber wir rufen dich gerne jetzt gleich nochmal an, damit das nicht zu hektisch jetzt wird, okay? Ja. Du meldest, du legst auf und wir melden uns gleich nochmal. Okay, danke schön. Tschüss. In der Technik heute Nacht Patricia Unger. Morgen ist Themennacht bei uns und unser Thema morgen Nacht heißt: Mein Kind stirbt. Ich möchte gerne mit Eltern sprechen, deren Kind todkrank ist und für das es keine Rettung mehr gibt, und auch gerne mit Eltern, die ihr Kind bereits verloren haben. Ihr könnt anrufen ab 0 Uhr morgen oder gerne auch mailen domian@wdr.de. Und jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.